Warum bin ich Detektiv geworden? Fragt sich Carsten Zara mal wieder. Warum arbeite ich nicht bei der Post oder beim Finanzamt? Warum habe ich keinen normalen Job, mit normalen Arbeitszeiten und mit schönen, klaren Aufgaben? Vernünftige Leute gehen ins Büro, in den Laden, in die Werkstatt. Sie schreiben Mails, telefonieren, beraten Kunden und wissen immer genau, was sie tun müssen. Und ich? Ich fahre nachts durch die Stadt und denke stundenlang über Leo Dürr nach. Warum redet der Junge nicht? Er muss doch nur von der Garage erzählen und von dem Moped. Er wollte es reparieren, dabei gab es einen kleinen Unfall. Es hat gebrannt. Dann ist die Sache mit dem Benzin und der angebrannten Jacke geklärt und Leo kann nach Hause gehen. Aber er sagt nichts. Dafür muss es doch einen Grund geben. Warum redet er nicht? Carsten Zara begreift, dass er so nicht weiterkommt. Er beschließt, den Fall für heute zu vergessen. Morgen ist schließlich auch noch ein Tag. Jetzt freut er sich erstmal auf eine heiße Dusche und ein paar Stunden Schlaf. Es ist nach Mitternacht, als er in der Magnusstraße, 5 Gehminuten von seiner Wohnung entfernt, endlich einen freien Parkplatz findet. Er stellt den Motor ab. Die Straße ist menschenleer. Auf einem der Häuser bemerkt er einen großen bunten Graffito. Ein toter Mann liegt auf dem Boden, ein lachender Mann mit Revolver nimmt ihm Geld aus der Tasche. Hier waren diese Spraytypen auch schon, denkt Carsten Zara. Er will gerade die Autotür öffnen, da sieht er einen Schatten, der sich schnell an der Hauswand entlang bewegt. Bei dem Graffito hält er kurz an. Ein Arm hebt sich, eine Hand bewegt sich ein paar Mal auf und ab, hin und her. Das alles dauert keine 20 Sekunden, dann ist der Schatten wieder weg. Der Detektiv reibt sich die Augen. Ist das jetzt Wirklichkeit oder habe ich es nur geträumt? Er steigt aus und geht zu dem Haus hinüber. Nein, es war kein Traum. Direkt neben dem bunten Graffito ist frische rote Farbe an der Wand. Zoom, liest Carsten Zara mühsam. Zoom? Mit 3 O und das Z falsch herum, schimpft er. So ein Analphabet. Dann muss er lachen. Er erinnert sich, wie er vor vielen Jahren den Satz »Frieden schaffen ohne Waffen« nachts auf eine Mauer gesprüht hatte. Als er am Morgen mit seinen Freunden aus der Friedensbewegung hinkam, gab es großes Gelächter, denn da stand »Frieden schaffen ohne Waffel«. In der Eile hatte er das letzte Wort falsch geschrieben. Carsten Zara wirft noch einen letzten Blick auf den Graffito mit dem toten Mann und der Revolverfrau. Dann schüttelt er den Kopf und gähnt. Es wird Zeit, dass ich ins Bett komme, denkt er.